Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich zusammen mit den Teilnehmern der vierten Konferenz der Aktivisten des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas, höchstem Stab der koreanischen Revolution, zum Andenken fotografieren. Zugegen waren dabei der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, und Choi-ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK. Kim Jong-un gratulierte den Teilnehmern der Konferenz, die an der Spitze des Schaffens der Geschichte des Goldenen Meeres unter Auslastung aller Schiffe viele Fische gefangen, damit der ganzen Armee und Bevölkerung, die auf dem von dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gewiesenen hellen Weg den feierlichen Marsch des Aufbaus eines mächtigen sozialistischen Staates beschleunigen, Siegeszuversicht und Optimismus gegeben und die Wahrheit, dass die Parteipolitik gleich die Wissenschaft und den Sieg bedeutet, deutlich bewiesen haben und ließ sich zusammen mit ihnen zum Andenken fotografieren. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung davon, dass sich die Funktionäre und Fischer des Fischereiwesens der Volksarmee getreu dem Hinweisen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in gespannter Stimmung für die konsequente Durchsetzung der Parteipolitik aktiv anstrengen und auch im bedeutsamen neuen Jahr zu 106/2017 mehr Fische fangen werden.